XXL. Aus technischen Gründen, die nicht in unserem Einflussbereich liegen, können wir heute leider nicht, wie versprochen, die Club Night vom 5. Mai 1990 spielen. Aber wir haben jetzt trotzdem für euch ein absolutes Sammlerstück. Die Club Night vom 22. August 92, natürlich auch mit Thorsten Fenslau. Samstagabend legen die populärsten DJs Hessens von 21 bis 0 Uhr live Clubmusik auf. Heute Abend HR3 Club Night mit Thorsten Fenslau aus dem Dorian Gray. I'd like to make this groove sincere. Bass bumpers in the house, we're gonna funk your rear. I wanna rock the place. Can we take it to the max? We'll be right back. get that feeling. You gotta take the music and feel the healing. Take

Club Night. Mit Thorsten Fenslau. That's what HR3 Club Night mit Thorsten Fenzler. Wenn ihr uns anrufen wollt, Telefonnummer 069 155 691 069 155 691. La Musica de la música del futuro. We'll be right back. Move your body, your legs a bit. Thank you.

intelligence. Love, sex, sex, sex, sex. Love, sex, sex, sex, sex. Love, sex, sex, sex. Give it to me, give it to me, give it to me, girl. Three reasons why I carry on. And my mouth is strong, so hold on. Know that this is the one. And with a love so strong and emotion intense, I need your love, sex, your intelligence. It makes sense to keep playing the game. Our dimension has changed. You're putting me on a plane. I'm on peace, and all our problems will cease. And on the rest of your heart, I want a permanent release. Founded on trust and broken strong ground, keeping those walls just tumbling down between us. We're not stressing, no fuss. LSI is the bond between us. And I like you like that without any pretense. I need your love, sex, your intelligence. My LSI is all that you require. I need your love. der weiße Hai. Das ist der Remix von Out of the Ordinary, der weiße Hai, Remix bei Klangwerk. Und außerdem ist sie hier, die technoide Frau Görke aus dem Sauerland. Gruß an Kerstin. Weiße Hai. It's the new style. Bye.

HR3, Club Night. Gosh, really got some nice toys here. with sex and drugs? Oh no! God have mercy! The devil in you! Famous. I Found My Love. Unsere Telefonnummer nochmal in der HR3 Club Night 069 155 691. Thank you. love was true. And with each kiss it grew more intense, until I feared my heart would burst. So strong was my thirst for his love, I would never give away, 'cause it was made on a summer day. Long enough, here it is. The Wibbage Heavyweight Champion, number one from the top 99. Wir suchen für Culture Beat, eine der erfolgreichsten Dance-Exporte Deutschlands, eine neue Sängerin. Das Frankfurter Projekt produziert zurzeit ein neues Album, welches durch Sony Music bzw. Epic Records weltweit veröffentlicht wird. Dies ist eine einzigartige Chance für eine HR3-Hörerin, Popstar zu werden. Falls ihr Lust habt, bei Culture Beat, die durch Titel wie Der Erdbeermond, I Like You, No Deeper Meaning, Erfolge in Amerika, Japan, England feiern konnten, mitzuwirken, dann schickt so schnell wie möglich eine Kassette mit einer Stimmprobe und einem Foto an die HR3 Club Night Stichwort Culture Beat Bertramstraße 8 in 6000 Frankfurt am Main 1. We'll be right back.

Samstag von 21 bis 0 Uhr. Heute mit Thorsten Fenslow aus dem Dorian Gray. Heute ist ein guter Tag zu sterben.

der Dark Infinity. So, das war's schon fast. HR3 Club Night mit Thorsten Fenslow. Pulsating for you. Ja, ich mache wieder Club Night im Oktober. Zwischenzeitlich in den ersten drei Septemberwochen mache ich die Maximix-Sendung von Markus Hertle in Vertretung. Und am 18. September, ist ein Freitag, bin ich im Factory in Kassel auf der Documenta zusammen mit LDC. Im Hintergrund läuft die aktuelle Single Plasma. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald und tschüss. Nachher bin ich noch im Grey. Wenn ihr Lust habt, kommt ins Grey. Mit Frau irgendwie Görke? Görke. Ja, und wenn ihr wollt, schreibt uns HR3 Club Night, Bertramstraße 8 in 6000 Frankfurt am Main. It's my plasma pulsating for you. Flowing down to outlines, radiating the limit of everything. Let me be your goal.